nichts lebet außer mir. O schwere Prüfung! Doch gerecht ist Gottes Wille, ich murre nicht. Das Maß der Leiden steht bei dir. Es waren schöne Tage, als mein Blick an deinem hing, an deinem hing. Als ich dich mit frohem Schlage meines Herzens fest umfing, ach, es waren schöne Tage. Hat recht getan. Mildre Liebe, deine Klage, sage deinem Herzen, sage Florestan, hat recht getan. Sage deinem Herzen, wie kalt ist es In diesem unterirdischen Gewölbe? Das ist natürlich. Es ist ja so tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Hier, da liegt er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Er meint es? Nein, nein. Er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu unterscheiden. Gott stehe mir bei, wenn er es ist. Hier, unter diesen Trümmern, ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Gib mir eine Hacke. Und du, stelle dich hierher. Du zitterst. Fürchtest du dich? Oh nein, es ist nur so kalt. So mache fort. Im Arbeiten wird dir warm werden. Es wird nicht lange, kommt herein. Es wird nicht lange, es wird nicht lange, kommt herein. Ihr sollt ja nicht zu klagen haben, ihr sollt gewiss zufrieden sein. Nur hurtig fort, nur frisch gegraben, es wird nicht lang, er kommt herein. Ihr sollt ja nicht zu klagen haben, ihr sollt gewiss wird er wieder 1000 Fragen an mich stellen. Ich muss allein mit ihm reden. Gewalt hat es überstanden. Steig statt meiner hinab und räume noch so viel weg, dass man die Zisterne öffnen kann. Was in mir vorgeht, ist unaussprechlich. Nun, habt ihr wieder einige Augenblicke Ruhe genossen? Ruhe? Sagt ihr? Diese Stimme? Sagt vielmehr die bittersten Leiden. Wenn ich nur einen Augenblick sein Gesicht sehen könnte. Werdet ihr immer taub und fühllos sein? Werdet ihr euch nie des unglücklichen Florestan erbarmen? Gott, er ist's. Was verlangt ihr denn von mir? Ich vollziehe die Befehle, die man mir gibt. Das ist mein Amt, meine Pflicht. Oh, ich verlange nicht, dass ihr etwas gegen eure Pflicht tun sollt. Aber würdet ihr sie verletzen, wenn ihr mir endlich einmal sagtet, wer hier zu gebieten hat, wer der Gouverneur dieses Gefängnisses ist? Jetzt kann ich ihm ja ohne Gefahr genug tun. Der Gouverneur dieses Gefängnisses ist Don Pizarro. Pizarro, sagt er. Oh, nun erstaune ich nicht mehr, dass ich diese Martern zu leiden verdammt bin. Er ist, dessen Verbrechen, dessen Missbrauch der Gewalt ich zu entdecken wagte, seine Rachsucht, seine List, haben mich in diese Wohnungen des Todes gestürzt. Oh, Barbar, deine Grausamkeit gibt mir meine Kräfte wieder. Wenn ihr mir dienen wolltet, die zärtlichste Freundschaft, der Segen einer ganzen Familie, euer Glück auf euer ganzes Leben, rettet mich, entreißt mich diesem schrecklichen Kerker. Nein, nein, es ist unmöglich. Ich verlange nicht, dass ihr selbst diese Ketten brechen sollt, die eurer Wachsamkeit anvertraut sind. Ich bitte euch nur, so bald als möglich nach Sevilla zu schicken. Auf dem Waffenplatz ist das Gebäude, das meinen Namen führet. Dort fragt nach Leonore Florestan. Gott, er ahndet nicht, dass sie jetzt sein Grab gräbt. Oh, wie bewegt sich mein ganzes Herz bei diesem Namen. Gib dir Nachricht, dass ich noch lebe. Sag dir, dass ich hier in Ketten liege, dass der Barbar Pizarro hier zu gebieten hat. Sie wird meine Freiheit bewirken, mein Leben erhalten. Und du, Alter, wirst die Tugend geschützt und die Unschuld gerettet haben. Es ist unmöglich, sage ich euch. Ich würde mich ins Verderben stürzen, ohne euch genützt zu haben. Wenn ich denn verdammt bin, hier mein Leben zu enden, so mildere wenigstens die Bitterkeit meiner Leiden. Lass mich nicht langsam aus Elend und Hunger verschmachten. Oh, wenn du wüsstest, was ich leide. Oh Gott, wer kann das ertragen? Aus Barmherzigkeit gib mir nur einen Tropfen Wasser, um mich zu laben. Einen Tropfen Wasser, das ist ja so wenig. Es geht mir wieder meinen Willen zu Herzen. Er scheint sich zu erweichen. Du gibst mir keine Antwort? Ich kann euch nicht verschaffen, was ihr verlangt. Alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Restchen Wein, das ich im Kruge habe. Fidelio. Hier ist der Krug, da ist er. Wer ist der Jüngling? Mein Schließer. Und in wenigen Tagen mein Eidam. Es ist freilich nur wenig Wein, aber ich gebe ihn euch gern. Du bist ja ganz in Bewegung. Du. Wer sollt es nicht sein? Ihr selbst, Meister Rocco. Es ist wahr. Der Mensch hat so eine Stimme. Jawohl. Sie dringt in die Tiefe des Herzens. Ich werde Thank you. Alles ist bereit. Ich gehe das Signal geben. O Gott, gib mir Mut und Stärke. Wohin geht er? Was ist das für ein ungewöhnliches Zeichen? Ist das der Vorbote meines Todes? Nein, nein, beruhige dich, lieber Gefangener. O meine Leonore, so soll ich dich nie wiedersehen. Mein ganzes Herz reißt mich zu ihm hin. Sei ruhig, sage ich dir. Vergiss nicht, was du auch hören und sehen magst. Vergiss nicht, dass überall eine Vorsicht ist. Ja, ja, es ist eine Vorsicht. Was will er sagen? Jedes seiner Worte durchdringt meine Seele. Ist alles bereit? Ja, Die Zisterne braucht nur geöffnet zu werden. Gut. Der Jüngling soll sich entfernen. Geh, entferne dich. Wer? Ich? Und ihr? Muss ich nicht dem Gefangenen die Eisen abnehmen? Geh, geh! Die muss ich mir heute noch beide vom Halse schaffen, damit alles auf immer im Dunkeln bleibt. Soll ich ihm die Ketten abnehmen? Nein. Die Zeit drängt. Ihr sterbe! Doch, er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt, der Rache dunkelsei zerrissen, sich hin, du hast mich nicht getäuscht, Pizarro, den du stürzen wolltest, Pizarro, den du fürsten solltest, steht nur als Rächer, als Rächer hier, Pizarro, den du stürzen wolltest, Pizarro, den du fürsten solltest, steht nur als Rächer hier. So schreckenhaft gestorben, und seit dieser Stunde, Ich bin nicht mehr meine Frau. ich mir nehmen lassen. O Gott, Gott! In einem Augenblicke alles verloren. Keine Hoffnung bleibt mir mehr. Nein, nein. Keine Hoffnung? Noch nicht fassen, zu denken wag ich kaum. Sie hat mich nicht verlassen. Lass uns dieses Herz dich drücken. O Leonore, o Leonore. Ich bin bei dir. Ich bin's, o himmlisches Entzücken, Leonore. Leonore, sprich. Durch welches Wunder ist es dir gelungen, zu mir zu dringen? Ich verließ Sevilla. Ich kam zu Fuß. In Mannskleidern. Der Kerkermeister nahm mich in Dienste. Dein Verfolger selbst machte mich zum Schließer. So viele Beschwerden hast du ertragen können? Die Liebe hat mich beseelt. Meine Kräfte waren unerschöpflich. Ihn zu befreien. Bösewicht. Uns Freunde winket süße Pflicht. Auf, lasset laut in diesem Hallen. Der Wonne Jubel hoch erschallen. Wer ein solches Weib errungen, im Minimum.